Deutschlandfunk. Corso. Lampedusa, erstes Etappenziel vieler Flüchtlinge, die auf eine bessere Zukunft in Europa hoffen. Ort, an dem es für viele dann aber doch nicht weitergeht wie gedacht oder den sie überhaupt nie erreichen. Allein in diesem Jahr sind rund 3000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Eine Zahl, die man schon fast nüchtern und abgestumpft hinnimmt, anders ist es, wenn man die Bilder dazu sieht. Wie etwa in dem Dokumentarfilm Seefeuer. Er zeigt die Lage auf und um Lampedusa und zwingt, genau hinzusehen. Damit ging Seefeuer bei der diesjährigen Berlinale als Gewinner hervor. Morgen läuft die Doku im Kino an. Hartwig Tegler stellt uns Seefeuer vor, unseren Film der Woche. Seefeuer beginnt mit Schrifttafeln auf schwarzem Hintergrund. Die Insel Lampedusa ist zu lesen, liegt 70 Meilen vor der Küste Afrikas, 120 Meilen vor der Küste Siziliens. In den letzten 20 Jahren sind ca. 400.000 Migranten auf Lampedusa gelandet. Dabei starben schätzungsweise 15.000 Personen. Dann im Film das erste Bild. Der 12-jährige Fischersohn auf der Suche nach dem richtigen Holz für eine Steinschleuder. Samuele, dem auf dem Boot seines Vaters immer schlecht wird. Das ist die eine Welt, die von Samuele, Tante Maria, dem Inselarzt, der wir in Seefeuer begegnen. Die andere Welt, die Gianfranco Rosi, ein Jahr brachte er auf Lampedusa zu, aufzeichnet, das ist die der Migranten auf Lampedusa, das ist die Arbeit der Küstenwache, die Notrufen nachgeht, Hubschrauber über dem Mittelmeer, Schiffe, die die Flüchtlinge, die auf ihren Schrottkähnen in Seenot geraten sind, suchen, Szenen, wenn afrikanische Männer, ihre Kleider mit Diesel und Seewasser durchtränkt, einige dehydriert, nicht klar, ob sie überleben werden, wenn diese Männer auf das rettende Schiff gezogen werden. Dann später das Bild des Inneren eines anderen Rettungsschiffes, am Boden dicht gedrängt, Leichen von Flüchtlingen. Insulaner und Migranten auf Lampedusa, zwei Parallelwelten. Die eine hat mit der anderen in der Doku Seefeuer so gut wie nichts zu tun. Nur in wenigen Momenten berühren sie sich, wenn beispielsweise Inselarzt Pietro Bartolo, der sowohl die Inselbewohner wie die Flüchtlinge behandelt, von seinen nächtlichen Albträumen erzählt, wenn er an all die Toten denkt, wenn er davon redet, dass man diesen Menschen doch helfen muss, wenn er auf das Bild des 14-15-jährigen Jungen zeigt, der durch Benzin schlimmste Verätzungen erlitten hat, wenn er von der Frau erzählt, die entbunden hat, während sie ertrank. Jeder, der von sich denkt, ein Mensch zu sein, muss diesen Menschen helfen, sagt dieser Mediziner mit den Albträumen. Und sagt dann noch, was hier passiert, erzeugt eine Wut, ein Loch im Bauch. Auch wenn der Monolog des Arztes von großer Eindringlichkeit und Wucht ist, bekommt man in Seefeuer aber eben nicht das Gefühl, dass die anderen Bewohner von Lampedusa von dem Schicksal der Migranten irgendwo berührt wären. Gianfranco Rosi zeigt die Abwicklung der Flüchtlinge durch die Behörden, das Erfassen, das Abtasten. Einmal hören wir einen Sprechgesang eines Flüchtlings über seine leidvolle Flucht. Doch Insulaner und Migranten begegnen sich nicht. Das ist die politische Botschaft von Seefeuer. Und dass Samuele, der Fischersohn, Probleme mit den Augen hat, also mit dem Sehen, ja, das kommt als Metapher bei uns an. Immer wieder auch sehen wir bei Gianfranco Rosi den Moderator der lokalen Radiostation, der für die Insulaner Wunschsongs spielt. In der Doku Lampedusa im Winter von Jakob Brossmann taucht das gleiche Radiostudio auf, das gleiche Equipment, allerdings mit einem anderen Moderator. Einer, der unter wummernden Beats die aktuellen Inselnews unter sein Hörervolk bringt. Jakob Brossmanns Film war im November letzten Jahres faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur in wenigen Kinos zu sehen. Jetzt kommt die Doku als DVD heraus. Wie Seefeuer erzählt Lampedusa im Winter in einer Parallelmontage von den Migranten und den Insulanern. Zeigt das Leben der Fischer von Lampedusa ihre Wut wegen der Inselfähre, die nicht so regelmäßig fährt, dass sie ihren Fang vermarkten können. Doch in Jakob Brossmanns Lampedusa-Film wirkt die Welt der Flüchtlinge nicht so getrennt vom Leben der Insulaner wie bei Gianfranco Rosi. In Lampedusa im Winter gibt es eindrucksvolle Berührungen. Da ist die Frau beispielsweise, die die Migranten bei ihrem Streik vor der Kirche aufsucht. Es gibt eine Versammlung von Migranten, Bewohnern und Behörden. Wir sehen die Betreiber eines privaten Museums, die die Habseligkeiten der Ertrunkenen ausstellen und ihre vom Meerwasser verschwommenen Notizen archivieren. Im Gegensatz zu Seefeuer erscheinen die Inselbewohner in Lampedusa im Winter bewegt davon, was mit den Fremden auf ihrem Eiland geschieht. Was stimmt nun? Was entspricht der Realität? Zwei Blicke zweier Filmemacher, die aber am Ende auf das Gleiche hinauslaufen, was die humanitäre Botschaft ihrer Filme betrifft. Beide Dokumentationen, Seefeuer wie Lampedusa im Winter, zeichnen ein politisches Desaster in kaum zu ertragender Intensität auf. Hier geht es nicht um eine Flüchtlingswelle, sondern um Menschen, die es über das Mittelmeer schaffen oder ertrinken. Und sie bekommen in diesen Filmen ein Gesicht. Filmemacher Jakob Brossmann sieht die eigentlichen Gefahren für Europa, denn auch nicht bei den Flüchtlingen, sondern darin, dass Peripherien wie Lampedusa sich selbst überlassen werden angesichts einer, wie der Filmpublizist Daniel Kotenschulte geschrieben hat, angesichts einer Menschheitskatastrophe. Lampedusa im Winter erschien auf DVD und unser Film der Woche Seefeuer ab morgen im Kino.